Warum ziehen Menschen in den Krieg? All diese Träume und Geschichten können extrem nützlich sein. Würden die Leute keine Geschichten erzählen und keine Träume teilen, wäre unsere Welt eine andere. Dann könnten wildfremde Menschen nicht zusammenarbeiten und wir würden wahrscheinlich noch immer in der afrikanischen Savanne leben, als eine Tierart unter vielen. Eine ziemlich unbedeutende Tierart. Die Bewohner alter Königreiche hätten keine Deiche, Wasserreservoirs und Getreidespeicher gebaut. Und heute gäbe es keine Staaten, keine Schulen und keine Krankenhäuser. Auch keine Autos, Flugzeuge und Computer. Allerdings können Träume und Geschichten auch sehr gefährlich sein. Wenn sie zum Beispiel als Begründung für ungerechte Regeln herhalten müssen. Regeln wie die, dass Männer angeblich besser als Frauen sind und Brahmanen besser als Unberührbare. Manche Menschen glauben so fanatisch an eine Geschichte, dass sie dafür sogar in den Krieg ziehen und Millionen Menschen töten. Hast du dich schon mal gefragt, warum es so viele Kriege gibt? Im Tierreich wird normalerweise um Nahrung und Reviere gekämpft. Wenn sich zum Beispiel ein paar hungrige Schimpansen auf die reifen Früchte eines Feigenbaums stürzen, in den Ästen jedoch schon die Schimpansen aus dem Nachbarrevier hocken, dann beginnt ein Kampf, bei dem es sogar Tote geben kann. Auch Menschen kämpfen um Nahrung und Land. Aber das ist nur selten der einzige Grund. Viele Kriege wurden wegen einer Geschichte ausgefochten. Vor ungefähr 1000 Jahren behaupteten christliche Priester in Europa, sie hätten eine Nachricht vom Gott der Christen erhalten. Gott sagt, dass er die Stadt Jerusalem mehr als alle anderen Städte auf der Welt liebt. Und es ärgert ihn, dass die Stadt von Muslimen und nicht von Christen beherrscht wird. Deshalb möchte er, dass Christen nach Vorderasien ziehen und Jerusalem erobern. Allen, die bei diesem Eroberungszug sterben, verspricht er einen Platz im Himmel, wo sie glücklich bis in alle Ewigkeit leben können. Natürlich gab es Menschen, die dieser merkwürdigen Geschichte nicht so ganz trauten. »Moment mal«, sagte eine alte Frau, »Gott hat doch die Welt erschaffen, oder?« »Natürlich«, antworteten die Priester. »Er ist allmächtig, kann tun, was er will. Stimmt's?« »Ja.« »Und er will Jerusalem?« »Ja.« »Warum nimmt er es sich dann nicht einfach? Warum ruft er uns kleine, gewöhnliche Menschen zu Hilfe?« Nun, im Grunde zeigt sich darin wieder einmal Gottes unglaubliche Klugheit, sagten die Priester. Das Ganze ist nur ein Vorwand, um den Menschen in den Himmel zu helfen. Eigentlich hat Gott gar kein Interesse an Jerusalem. Er möchte den Christen nur ermöglichen, ins Paradies zu kommen. Doch die Frau ließ nicht locker. Ich kapier's immer noch nicht. Wenn Gott mehr Leute im Himmel haben möchte, wer hindert ihn daran? Warum braucht er dazu diesen Krieg? Wenn er alles tun kann, was er will, warum holt er sich die Leute nicht einfach so in den Himmel? Weil die Priester darauf nicht zu antworten wussten, herrschten sie die Frau an, sie solle still sein. Gott ist zu klug, als dass du das verstehen könntest. Hör endlich auf, spitzfindige Fragen zu stellen und tue einfach, was er sagt, sonst landest du in der Hölle. Anders als diese Frau glaubten die meisten Menschen sofort, was ihnen erzählt wurde. Viele von ihnen machten sich begeistert auf den Weg nach Vorderasien, um Jerusalem zu erobern. Dieser entsetzliche Krieg, der unter dem Namen Kreuzzüge bekannt wurde, dauerte viele Jahre. Millionen Menschen verloren dabei ihr Leben. Nur wegen einer Geschichte.